Die Franzosen dringen unterdessen Schritt für Schritt in den spanischen Niederlanden vor. Am Rhein hält ihnen 1675 Montecuccoli wieder im Kommando die Waage. In der Schlacht bei Sasbach fällt sein alter Gegner Turenne. Der Herzog Karl von Lothringen aber kann am 6. September 1675 Trier bezwingen, nachdem er ein von Marschall Kriqui geführtes Entsatzheer, das schon nahe herangekommen ist, bei der Konzer Brücke geschlagen hat. 1676 übernimmt der Lothringer den Oberbefehl anstelle Montecuccolis. Die Festung Philippsburg kann genommen werden. Aber im nächsten Jahr fällt Freiburg im Breisgau in die Hand der Franzosen, 1678 auch das wichtige Kehl. Doch schon ist der Friede unterwegs. In den durch England vermittelten Verhandlungen vollbringt der französische König sein Meisterstück an klugen Ränken, indem er die gefährlich gewordene Koalition trennt, den Staaten, die zuerst mit ihm abschließen, goldene Brücken baut, um die anderen umso härter zu behandeln. Zuerst scheiden die Holländer aus, dann die Spanier, die aber schon die Freigrafschaft Burgund und weitere Plätze in den Niederlanden abtreten müssen. Als der Kaiser am 5. Februar 1679 abschließt, verzichtet Frankreich wohl auf sein im Westfälischen Frieden ihm zugesprochenes Recht, in Philippsburg eine Besatzung zu halten, aber dafür wird ihm jetzt das weit wichtigere Freiburg, die Eingangspforte in den Schwarzwald und nach Schwaben, abgetreten. Auch das Herzogtum Lothringen bleibt in französischer Hand, da der Herzog die ihm für die Rückgabe gestellten demütigenden Bedingungen nicht erfüllt. Da der Kaiser aber auch verpflichtet ist, die noch mit Schweden kriegführenden Staaten nicht zu unterstützen, kann sich Ludwig nun mit entfesselter Macht auf den großen Kurfürsten werfen, der sich mit Recht durch den Kaiser preisgegeben fühlt. Nachdem die Franzosen bis zur Weser vorgedrungen, muss der Sieger von Fehrbellin im Frieden von Saint-Germain-en-Laye alle seine Eroberungen an die Schweden zurückgeben. Nur ein Stückchen am rechten Oderufer bleibt dem Kurfürsten, der sich nun, veränderter Lage Rechnung tragend, kurz nach dem Friedensschluss in der engeren Allianz an Frankreich anschließt, am 25. Oktober 1679. Der Sonnenkönig garantiert ihm seinen Besitzstand und zahlt hohe Subsidien, wofür sich der Brandenburger verpflichtet, ihm Durchzug zu gestatten und die Festungen zu öffnen, bei einer Königswahl in Polen sich für den französischen Kandidaten einzusetzen, bei einer Kaiserwahl aber Ludwig XIV. Oder dem Dauphin seine Stimme zu geben. Der König hat sich den Rücken vorzüglich gesichert, den mächtigen Brandenburger mit seinen vorzüglichen Truppen zum Trabanten gemacht. Nun geht er daran, in dem zerrissenen Reich auf dem Weg scheinbarer Rechtswaltung ohne Schwertstreich eine gewaltige Ernte einzubringen. Es sind die sogenannten Reunionen, die Wiedervereinigungen, nach dem Grundsatz, dass alles Land, das einmal von den 1552, 1648, 1668 und 1669 an Frankreich abgetretenen Gebieten abhängig war, rechtens zu diesem gehöre. Die Sprüche der drei Reunionskammern zu Metz, Breisach und Besançon werden sofort durch militärische Besetzung realisiert. So sollen das ganze Elsass, Luxemburg, aber auch ausgedehntes rheinisches Land und Teile des Bistums Lüttich zu Frankreich gehören. Verhandlungen mit dem Reiche zögert er so lange hinaus, bis er als Perle unter den Reunionen die alte Reichsstadt Straßburg am 30. September 1681 durch tückischen Überfall in seine Hand gebracht hat, worauf er sie sogleich als moderne Festung ausbauen lässt. Nun bietet er auf einer Konferenz in Frankfurt dem Reich die Rückgabe von Freiburg gegen Anerkennung der Reunionen mit Straßburg. Während alledem hat der Regensburger Reichstag endlich die Reichsarmatur fertiggebracht. Nach der Reichskriegsverfassung umfasst nun ein Reichsheer in einfacher Stärke, ein Simplum, 40.000 Mann, die von den 10 Reichskreisen aufgebracht werden sollen. Die größeren Reichsstände aber sind an diesem Simplum nicht mehr beteiligt, sie haben als armierte Reichsstände ihre eigene Armee. So ist denn die Reichsarmee das buntscheckige und jämmerliche Heer der kleineren Staaten, während die armierten Reichsstände ihre weit besseren Truppen wiederholt gegen das Reich marschieren lassen werden. Wird diese Kriegsverfassung nun gegen Frankreich Anwendung finden, das eben mörderisch in den Westen Deutschlands eingekrallt hat und Straßburg, die herrliche Stätte uralten deutschen Bürgertums mit dem hochragenden Münster in seinen Fängen hält? Wohl flammt nationale Erbitterung in Deutschland auf. Flugblätter rufen zum Kampf gegen den Franzosen und auch der Kaiser, der die hochverräterischen Lobkowitz und Auersperg losgeworden, verhandelt mit Spanien, Holland und Karl dem XI. Von Schweden, dessen deutsches Stammland Zweibrücken eben auch durch Ludwig in seinen Reunionen verschluckt worden ist. Zu diesem Bündnis der vier Mächte gesellt sich, durch den geschäftigen Waldeck zusammengebraut, eine Defensivallianz der westdeutschen Fürsten des Fränkischen Kreises, die mit dem Kaiser die Luxemburger Allianz vom 10. Juni 1682 eingeht. Auch mit Bayern, mit Sachsen und mit Braunschweig-Hannover werden Verträge abgeschlossen. Aber all diese Bündnisse in Deutschland haben kurze Beine. Und Brandenburg, der mächtigste Reichsstand nach dem Kaiser, steht kühl berechnend im Solde Ludwigs des 14. und rät in Regensburg wie in Wien dringend von einem Reichskrieg gegen Frankreich ab. Der Kaiser indes, dessen Rüstungen nur langsam fortschreiten wird, ehe er ernsthaft an einen Krieg denken kann, durch einen von Frankreich bestellten Türkenangriff unter dem Großwesir Kara Mustafa tödlich bedroht. In Ungarn wird nach dem blutigen Strafgericht des Kaisers gegen die rebellischen Magnaten Nadasti, Frangipani und Srini langwierige Bandenkämpfe ausgebrochen, der sogenannte Kurutzenkrieg unter Graf Emmerich Tökelü. Das kommt den Türken zugute. Mit 230.000 Mann und 300 Geschützen zieht der ehrgeizige Kara Mustafa gegen das fast ungeschützte Wien. Die kaiserlichen Truppen, zusammen kaum 60.000 Mann stark, können dem Feind den Marsch auf die Reichshauptstadt nicht verlegen. Massenflucht aus Wien setzt ein. Der kaiserliche Hof flüchtet nach Passau. Schon am 14. Juli 1683 stehen die Türken vor der Stadt, deren Festungswerke, die Basteien und Ravelins, in fieberhafter Arbeit in Ordnung gebracht werden, deren Vorstädte wieder wie vor 154 Jahren in Flammen aufgehen, um den Türken keine Stützpunkte zu überlassen. Die Besatzung, die der Feldherr Karl von Lothringen vor seinem Abmarsch zurücklässt, beläuft sich auf insgesamt 22.000 Mann mit 200 Geschützen, die Kontingente der Bürger mitgerechnet. In weitem Bogen spannen sich die Zeltreihen des Padischah, entboten aus allen Teilen seines weiten Reiches, mit ihren Kamelen und seltsamen Rüstungen den Orient verkörpernd. Über die Donau können von der bedrohten Stadt gefährliche Verbindungswege zu den im Marchfeld stehenden Truppen des Herzogs von Lothringen begangen werden. Mit Minen und Sappen, schwerer Beschießung und folgendem Sturm auf der in Laufgräben an die Festung herangeführten Truppen arbeiten die Türken sich den Weg in die Stadt zu bahnen. Mit Gegenminen und Gegenfeuer, endlich in heldenhafter Abwehr Mann gegen Mann, ficht die Besatzung, die aus Arbeitern und Studenten verstärkt worden ist, geleitet von dem eisernen Willen ihres Führers, des Grafen Ernst Rüdiger von Starhemberg, und angefeuert durch den tapferen Bürgermeister Liebenberg, der die Befreiung der Stadt nicht mehr erlebt hat.